Cars werden schneller, bin fly wie Propeller. Tag Mason mit Jella, hab Steak auf dem Teller. Der Swagger, der King mit dem Fendi Bandana. Ich geb deiner Bitch in den Mund die Banana. Bestell beim Kellner schon nicht mehr in mein Portemonnaie und auch nicht mehr in meinen Kalender. Dein Boyfriend ist cool, aber ich bin viel besser. Ich trag eine Gun und du hast nur ein Messer. Cars werden schneller, bin fly wie Propeller. Tag Mason mit Jella, hab Steak auf dem Teller. Der Swagger, der King mit dem Fendi Bandana. Ich geb deiner Bitch in den Mund die Banana. Bestell beim Kellner schon nicht mehr in mein Portemonnaie und auch nicht mehr in meinen Kalender. Dein Boyfriend ist cool, aber ich bin viel besser. Ich trag keine Gun und du hast nur ein Messer. Die Schuhe sind wieder von Mason mit Jella. Ich habe Hummer drauf auf meinem Teller. Hustensaft, Jüngling, ich fähr untreu Gelder. Wenn du mich nicht magst, bist du nur ein Perler. Lean in der Zelda, Dschungelcrack auf einem Frachtschiff von Kolumbien nach Atlanta. Pineapple Fanta, ich hab die Bands da. Ich bin nicht gay, denn ich will keine Männer. Habe den nur Hermes Belt an. Und Jan Delay ist AIDS krank. Ich werde auf den Straßen erkannt und werde zum Kaiser bald ernannt. An meinem Arm hängt die Üblo und deshalb fahr ich nie Peugeot. Mein Leben ist wie ein Film drin im Kino. Ich komm mit der Gun und du machst Aikido. Der Gürtel, die Brille ist von Moschino. Ich geh auf die Straße oft inkognito. Die Bitches am Saugen wie ein Moskito. Ich hab mehr Eis als so ein Eskimo. Viele da draußen verstehen mich nicht, doch meine Probleme sind wichtig. Weil Schatten auch dort ist, wo so viel Licht ist. Ich bin der King in dem Business. Ich will nur noch Luxus shoppen. Musik dröhnt aus Luxusboxen. Früher muss ich Leute nur für ihren Schmuck und Luxus boxen. Ich will nie wieder zurückfallen, auch wenn viele mich wie verrückt halten. Mache ich Money und verkaufe mein Album bald schon in tausenden Stückzahl. Cars werden schneller, bin fly wie Propeller. Tag Mason mit Jella, hab Steak auf dem Teller. Der Swagger, der King mit dem Fendi Bandana. Ich geb deiner Bitch in den Mund die Banana. Bestell beim Kellner schon nicht mehr in mein Portemonnaie und auch nicht mehr in meinen Kalender. Dein Boyfriend ist cool, aber ich bin viel besser. Ich trag eine Gun und du hast nur ein Messer. Cars werden schneller, bin fly wie Propeller. Tag Mason mit Jella, hab Steak auf dem Teller. Der Swagger, der King mit dem Fendi Bandana. Ich geb deiner Bitch in den Mund die Banana. Bestell beim Kellner schon nicht mehr in mein Portemonnaie und auch nicht mehr in meinen Kalender. Dein Boyfriend ist cool, aber ich bin viel besser. Ich trag keine Gun und du hast nur ein Messer. Bin mit der Gang in jeder Stadt präsent. Andere Rapper hab ich abgehängt. Und wenn es mit dem Rappen doch nicht mehr klappt, dann werde ich halt der nächste Präsident im Versace-Hemd und im Hermes-Schal. Du verstehst mich nicht? Ich erklär's dir mal. Ich bin der King in der Town und sicher nicht normal. Die Bitch macht es mir auf der Toilette oral. Das ist mir egal, was die Leute so reden. Meine Kette leuchtet ähnlich wie Kometen. Ich schieße auf dich und deine Kollegen. Nur ab die Narrow Gang, wir sind Proleten. Wen nehm ich daneben? Gib keinen Fick. Koche das Crack, hör deinen Lick. Sitz am iMac und schreib mir einen Hit. Tippe auf Mali, die Party ist lit. In meinem Cup wieder dreckige Limo. Mein Auto ist echt keine dreckige Limo. Ich bin im Haus wie ein eckiges Window bei einem Gameboy, wie ein Spiel von Nintendo. Ich bleibe immer loyal zu dem Team. Viele der Rapper sind meine Kopien. Bitches sind süchtig nach mir, so ähnlich wie ein Kettenraucher nach Nikotin. Ich habe Energy wie Batterien. Ich bin hot wie ein brennender Kamin. Ich habe Hater, weil es kein Geheimnis ist, dass ich weiterhin sein viel Cash verdiene. Ich habe viele Fantasien, denn ich sippe viel Fantalin. Ich bin in der Bitch, ähnlich wie ein Chirurg, während dem Operieren. Cars werden schneller, bin fly wie Propeller. Tag Mason mit Jella, hab Steak auf dem Teller. Der Swagger, der King mit dem Fendi Bandana. Ich geb deiner Bitch in den Mund die Banana. Bestell beim Kellner schon nicht mehr in mein Portemonnaie und auch nicht mehr in meinen Kalender. Dein Boyfriend ist cool, aber ich bin viel besser. Ich trag eine Gun und du hast nur ein Messer. Cars werden schneller, bin fly wie Propeller. Tag Mason mit Jella, hab Steak auf dem Teller. Der Swagger, der King mit dem Fendi Bandana. Ich geb deiner Bitch in den Mund die Banana. Bestell beim Kellner, schau nicht mehr in mein Portemonnaie und auch nicht mehr in meinen Kalender. Dein Boyfriend ist cool, aber ich bin viel besser. Ich trag eine Gun und du hast nur ein Messer.